Achtung! Die Fotografin am Stand der Sächsischen Zeitung hat alle Hände voll zu tun. Neben dem lebensgroßen Pappkonterfei von Barack Obama stehen die Menschen Schlange für ein Foto. Die Fahne mal bitte in die Mitte schwenken. Ihre Fahne in die Mitte schwenken bitte. Ja? Seit Wochen fiebert die Stadt dem Besuch entgegen. Die Obama-Begeisterung auf dem Bürgerfest gestern Abend kennt kaum Grenzen. Oh, ich freue mich sehr. Warum? Sehr. Naja, weil das ein toller Mann ist. Eine Auszeichnung ist das für uns. Nur weiter. Die Welt verändert, ne? Das hat man lange nicht von den USA-Präsidenten gesehen und gehört. Ja. Ich finde es gut, aber ja, ich weiß auch das Drum und Dran, was hier so gemacht wird, das ist Aufwand. Ja unwahrscheinlich. Natürlich soll ihm nichts passieren. Es ist schon nett, dass er sich Dresden ausgesucht hat. Ist auch eine schöne Stadt. Aber ich würde sagen, für die Zeit ein bisschen kurz. Hätte sich ein bisschen mehr Zeit nehmen sollen. In den letzten Tagen und Wochen haben die Bürger der Stadt sich viele Gedanken gemacht, wie man dem US-Präsidenten ein besonderes Willkommen gestalten könnte. Zahllose Gastgeschenkvorschläge gingen im Büro von Oberbürgermeisterin Helma Orros ein. Angefangen von Bäckerei- und Konditorwaren bis hin zu geschneiderten Dingen, die man an die Wand hängen kann. Es waren kreative Dinge, die also Besonderheiten, Wahrzeichen der Stadt Dresden zeigten. Also die Frauenkirche in Miniatur aus Silber, aus Keramik, aus Streichhölzern. Also alles, was man sich vorstellen kann, an ihm zu überreichen. Es war auch eine geniale Idee dabei, einfach nur einen Stein der Frauenkirche zu nehmen und möglicherweise was in der Mitte anzubringen. Andere suchten einen Weg über den Landespolizeipräsidenten Bernd Merbitz. Wir kriegen täglich Briefe. Herr Minister, Herr Landespolizeipräsident, könnten Sie nicht uns einen guten Platz besorgen, dass wir auch den Präsidenten der Vereinigten Staaten sehen? Wir waren auch sehr gute Freunde des amerikanischen Volkes, waren nur viele Jahre schon dort. Und da geht ihnen so durch den Kopf immer, Mann, warum könnte man das nicht allen ermöglichen? Merbitz ist nun mittendrin im größten Polizeieinsatz aller Zeiten in Sachsen. Genaue Zahlen gibt es nicht. Die Rede ist von 4.000 bis 6.000 Polizisten aus mehreren Bundesländern, die in diesen zwei Tagen unter dem Titel Canaletto 2009 im Einsatz sind. Der Polizeipräsident lobt die Ruhe und den guten Ton in diesem Mammutunternehmen. Zugleich räumt er ein, hin und wieder während der aufwendigen Vorbereitungszeit nachts aus dem Schlaf geschreckt zu sein. Meistens denkt man da nachts drüber nach und da kommen eben auch solche Gedanken, was vielleicht gar nicht vergisst, haben wir an alles gedacht, vor allem an der Verpflegung und dergleichen. Seit vorgestern Nacht sind die größten Sehenswürdigkeiten der Stadt hinter Gittern. Die Zone um das Schloss, das Taschenbergpalais und die Frauenkirche sind Hochsicherheitsbereich, die Gullideckel verklebt, Fensterknäufe in den anliegenden Wohnungen abgeschraubt. Anwohner sowie Hotelgäste und Geschäftsleute dürfen nur mit gültiger Akkreditierung und Begleitschutz der Sicherheitsorgane das Areal betreten. Die Bürger nehmen es gelassen. Wir finden es eigentlich auch spannend, weil das werden wir, glaube ich, nur einmal in unserem Leben erleben dürfen und insofern nimmt man es in Kauf. Tagelanges Rätselraten herrschte über das Programm des mächtigsten Mannes der Welt in Elbflorenz. Doch nun ist klar, nach einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und der anschließenden Pressekonferenz im kleinen Hof des Schlosses wird er nun doch in die berühmte, wieder aufgebaute Frauenkirche gehen. Ein wichtiger Gang sei das, meint Frauenkirchenpfarrer Sebastian Veit. Ich glaube, der Besuch des amerikanischen Präsidenten in der Frauenkirche ist ein Zeichen, das nach vorn weist. Und er wird die wiedererrichtete Kirche sehen, er wird erfahren, dass sie mit amerikanischer Hilfe wieder aufgebaut worden ist. Und er kommt an einen Ort, der für Versöhnung steht. Das ist für uns das Wichtige. Doch ob Präsident Barack Obama auf diesem Weg überhaupt einen Dresdner Bürger zu Gesicht bekommen wird, ist völlig unklar, eher aber unwahrscheinlich. Und das ist ein Wermutstropfen für die Obama-begeisterten Dresdner. Ja, sehr. Sehr traurig, dass hier alles abgeriegelt ist. Naja, wenn man das auf der Großbildwand sieht, ist es auch okay. Ja. Wenn er vielleicht mehrere Tage geblieben wäre, hätte er das bestimmt gemacht. Denn da ist ja so ein Typ, der gerne so ein Bad in der Menge nimmt. Ne? Ja. Aber wir freuen uns trotzdem, weil es für Dresden schön ist. Jubeln darf allerdings die Oberbürgermeisterin. Tagelang musste Helma Orros bangen, ob sie als Stadtoberhaupt überhaupt eine Chance bekommen würde, den hochrangigen Gast in ihrer Stadt persönlich begrüßen zu dürfen. Und ich bin also ganz, ganz stolz, dass es geklappt hat, dass vorgesehen ist, dass Barack Obama gemeinsam mit der Bundeskanzlerin in das Goldene Buch der Stadt Dresden sich einträgt. Und da darf ich dabei sein, immer auch im Verständnis, dass ich für über 500.000 Bürgerinnen und Bürger dabei sein darf. Und das ist für die Stadt Dresden eine ganz besondere Situation. Auch Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich wird zu denen gehören, die Barack Obama aus der Nähe erleben werden. Kurz vor neun werde ich ihn treffen und mal schauen, was sich dann noch alles ergibt. Es ist der erste amerikanische Präsident, der Sachsen besucht, und gerade der Besuch auch der Frauenkirche ist ein großer symbolischer Akt. Das ist nicht nur ein Ereignis, das ist ein Versprechen an die Deutschen, an die Dresdner, aber auch natürlich an die Völker der Welt, denn es ist eine Kirche, die ja für Frieden spricht. Andere Dresdner hoffen bereits auf symbolträchtige Sätze wie einst in Berlin und haben passend dazu 7000 selbsthaftende Sticker mit dem Slogan »Ich bin ein Dresdner« und dem Konterfei von Barack Obama in der Stadt verteilt. Die Bürger sollen sich damit in Dresden fotografieren. Aus den Schnappschüssen entstehen wird dann ein Album für das Weiße Haus. Die Musiker auf der Bühne des Bürgerfestes verfolgen derweil andere Träume. Vielleicht singt er ja mit uns irgendeinen schönen Song, Yes, we can make it oder so, okay? Lasst uns weiter feiern an dieser Stelle.